Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Amma ba'd, wir machen weiter in unserer Unterrichtsreihe mit der Frage Nummer 107. Was ist der Beweis vom Glauben an den Tod? Er geht nun weiter in die Kategorie vom Tod, nachdem er die Zeichen der Stunde besprochen hatte, ganz kurz. Und ich denke, man kann eigentlich sagen, mit Ijma, Konsens der ganzen Menschheit, dass der Tod existiert. Ja, ich denke aber, das ist eine klare Sache, aber er bringt hier eben noch Beweise aus Koran, dass jeder Mensch und jede Lebewesen im Prinzip sterben wird. Er sagt, Allah subhanahu wa sagt, sag ab, berufen wird euch der Engel des Todes, der mit euch betraut ist, hierauf werdet ihr zu eurem Herrn zurückgebracht werden. Und er sagt, jede Seele wird den Tod kosten und erst am Tag der Auferstehung wird euch euer Lohn in vollem Maß zukommen. Und er sagt, du wirst gewiss sterben und auch sie werden sterben, gerichtet an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sagt, und wir haben für kein menschliches Wesen vor dir ewiges Leben bestimmt. Wenn du nun stirbst, werden sie dann ewig leben. Also als Frage, denken sie denn, dass sie ewig leben werden? Keine wird ewig leben. Jede wird irgendwann sterben. Und er sagt, alle, die auf ihr sind, werden vergehen. Bleiben wird nur das Angesicht deines Herrn, Besitzer der Erhabenheit und Ehre. Also alles wird sterben. Jede Kleinigkeit, noch so kleine Mücke sie ist und noch so großes Wesen es ist, es wird alles sterben. Nur Allah subhanahu wa ta'ala ist der ewig Lebendige. Und er sagt, alles wird untergehen außer seinem Angesicht. Und er sagt, und verlasse dich auf den Lebendigen, der nicht stirbt. Ja, das ist eine gewaltige Sache. Ja, vertraue und verlasse dich nicht auf die Leute, auf die Menschen, auf die Wesen, die vergehen, sondern verlasse dich auf denjenigen, der ewig lebendig ist, der niemals stirbt. Und er sagt, die Ahadith, die darüber sprechen, sind unzählbar. Der Tod ist offensichtlich, niemand ist darüber unwissend und darüber gibt es keinen Zweifel. Doch gibt es Starrsinn und Hochmut. Nur die aufrichtigen Diener bereiten sich auf den Tod vor. Wir glauben, dass jeder, der aus irgendeinem Grund stirbt oder getötet wird, seine Frist erreicht hat, die nicht gekürzt wurde. Ja, das ist auch eine wichtige Sache von Aqida. Jeder hat seine bestimmte Zeit, die Allah für ihn vorgeschrieben hat, erreicht. Egal wann er gestorben ist. Er sagt, jedes läuft auf einer festgesetzten Frist zu. Und wenn nun ihre Frist kommt, können sie sie weder eine Stunde hinausschieben, noch können sie sie vorverlegen. Also nichts kann die Stunde, die festgeschriebene Zeit, in der eine Person sterben soll, noch verhindern. Das gehört alles zur Akide, der Glaube an den Tod, der Glaube an die Auferstehung, der Glaube, dass man zu Allah zurückkehrt, der Glaube, dass alles festgesetzt ist von der Zeit her, dass jeder eine bestimmte Zeit hatte, die er hier abzuleben hatte und dann zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren wird. Das ist ein Thema von der Akide und darin glauben wir Muslime, wir Gläubigen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, uns darauf vorzubereiten. Es gibt nichts Sichereres, das eintreffen wird auf der ganzen Welt, in der ganzen Lebzeit, als der Tod, doch nur die wenigen bereiten sich darauf vor. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, uns darauf vorzubereiten. Barakallahu fikum.